Er kommt zurück. Oh Gott. Eine Stunde früher als erwartet. Oh, schnell. Gib mir die Noten, Jelena. Wir müssen sie verstecken. Hier. Los, raus jetzt. Pack den Rollstuhl mit an, Bob. Ich rufe euch heute Abend vor dem Konzert an und teile euch meinen Plan mit. Wenn ich bis dahin einen habe. Vertraut mir. Der erste Detektiv war mit Jelenas Vorgehensweise ganz und gar nicht einverstanden. Ihm missfiel dieses Mädchen. Falls Jelena heute Abend keinen Plan hat, sollten wir uns etwas überlegen. Sonst versaut sie noch alles. Dann los. Ja.